David aber sagte sich selbst, nun werde ich eines Tages durch Sauls Hand hingerafft werden, es nützt mir nichts, als dass ich tatsächlich ins Philisterland entrinne, dann gibt Saul es auf, noch länger im ganzen Gebiet Israels auf mich zu fahnden, und ich bin aus seinen Händen entronnen. So machte sich David auf und ging mit den 600 Mann, die er um sich hatte, zu Achis, dem Sohne Maochs, dem Könige von Gath, über. Und David blieb samt seinen Leuten bei Achis in Gath, jeder mit seiner Familie, David mit seinen beiden Frauen, Ahinom aus Jezreel und Abigail, dem Weibe des Karmeliters Nabal. Als nun Saul die Meldung empfing, David sei nach Gath geflohen, gab er es auf, noch länger auf ihn zu fahnden. David aber bat Achis, wenn du mir irgend gewogen bist, so würdest du mir vielleicht einen Platz in einer der Landstädte zum Aufenthalt anweisen lassen, wozu doch soll dein Sklave bei dir in der Hauptstadt wohnen? Da wies ihm Achis noch an demselben Tage Ziklag an, infolgedessen gehört Ziklag den Königen von Juda bis auf den heutigen Tag. Die Zeit, welche David im Landgebiete der Philister zubrachte, betrug ein Jahr und 4 Monate. Und David zog mit seinen Leuten hinauf, und sie brachen bei den Gesuritern, den Gisritern und den Amalekitern ein, denn das sind die Bewohnerschaften des Landes, welches sich von Telam bis nach Sur und bis nach Ägypten erstreckt. Und wenn David ein solches Gebiet überfiel, ließ er weder Mann noch Weib am Leben, nahm Schafe, Rinder, Esel, Kamele und Gewänder weg und kehrte so zu Achis zurück. Fragte dann Achis, wo seid ihr heute eingebrochen? So antwortete David, im Südlande von Juda, oder, im Südlande der Jerahmeeliter, oder, im Südlande der Keniter. David ließ aber weder Mann noch Weib leben und nach Gath kommen, in der Erwägung, sie könnten gegen uns zeugen und berichten, so hat David gehandelt. Dieses Verfahren übte er, solange er sich im Landgebiete der Philister aufhielt. So schenkte Achis David Vertrauen in der Überzeugung, er ist bei seinen Landsleuten in Israel in Verruf gekommen und so wird er für immer in meinem Dienst bleiben.